Dialoge Seite 46. Die Freiheit wäre zu gewissen Zeiten fast unschädlich gewesen, als der Grundsatz der Autorität noch nicht in Frage stand, als die Religion eine absolute Herrschaft über die Geister ausübte. Als das Volk unter der Vormundschaft der religiösen Korporationen gelehrig an der Hand seiner Geistlichen einherschritt. Wäre es unter diesen Umständen zur politischen Selbstständigkeit gekommen, so hätte es ohne Gefahr geschehen können. Denn sie hätten sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anschauungen vollzogen, auf denen das Leben aller Gesellschaften beruht.